Hallo und herzlich willkommen zu, ach übrigens, zu unserem wundervollen Bonusformat, das vielleicht noch toller ist als unsere vollen Folgen. Weiterhin haben wir Poschi zu Gast und Jürgen sitzt auf der Strafbank, aber Dominik ist dabei. Und was hast du uns mitgebracht, Poschi? Ich habe euch was mitgebracht. Eine Sache, wo ich schon öfter aktiv war und ich es sehr spannend finde, vor allem, wenn ich das dann mit meiner Kindheit vergleiche. Und zwar, es gibt so eine Veranstaltungsreihe oder so ein Konzept, das passiert auf der ganzen Welt und da gibt es dann viele Vereine oder Gruppierungen, die das dann durchführen und das ist ein Coder-Dojo. Und so, ich bin Softwareentwickler und deswegen freut mich das natürlich, wenn man da irgendwas mit Computern macht, aber es geht nicht um mich, sondern es geht um Kinder. Also die Idee an sich von so einem Coder-Dojo ist, dass man Kindern und Jugendlichen irgendwie diese Computer und diese Technik näher bringt, aber dieses Internet? Dieses Internet und diese Leuchtbretter, aber, und das ist halt der Clou, sie jetzt nicht als reines Konsuminstrument, sondern um selber damit Sachen zu produzieren. Also die Idee ist nicht, dass man Kindern beibringt, wie sie mit zwei Klicks am Tablet auf YouTube landen, sondern wie sie damit selber irgendwas was herstellen können. Mhm. So, und das können zum Beispiel kleine Filme sein, aber im Großen geht's dann schon irgendwie so ein bisschen um Programmieren. Und ich erinnere mich dann so zurück, wie das war, als ich noch relativ klein war. Mein Vater war da interessiert und hatte da so eine Programmiersprache und dann hat er mir sowas gezeigt und dann hat es gepiept. Und für mich war das schon irgendwie faszinierend, aber am Ende des Tages ist es da schwierig, große Sachen draus zu machen. Und da ist quasi der Teil, der in den letzten Jahren sehr viel passiert ist. Und da gibt es verschiedenste Dinge, mit denen Kinder was machen können. Und das möchte ich euch so ein bisschen erzählen, weil mich das also irgendwie auch fasziniert. Da ist tatsächlich die Frage an den Philipp, der ja auch für seinen Lebensunterhalt developt. Wann ist denn so deine erste Erfahrung gewesen? Hast du, weil du hast vorhin oh ja gesagt, hast du auch hier Dojos besucht? Dojos in der Form nicht. Also ich habe jetzt schon Dojos geleitet, allerdings immer für Erwachsene. Die haben dann auch schon einen anderen Fokus, weniger so ein Ranführen, sondern eher so ein sich Sachen mal wieder neu lernen. Aber eben genau dieser Einstieg in Softwareentwicklung und Programmierung, den hatte ich mehrfach. So einmal erst mit so einem dicken Buch über QBasic war das, glaube ich, noch. Da war zum Beispiel auch so ein Programm drin, das konnte man abtippen. Das war dann so ein Spiel, wo man Moore finden konnte. Also muss wie so eine Art Minesweeper vermute ich, dass es war. Wenn jemand weiß, wie das Buch heißt oder wo es vielleicht diesen Code nochmal gibt, da wäre ich echt interessiert, denn damals wollte ich das Ganze mal ausprobieren und habe es alles abgetippt, was Ewigkeiten gedauert hat, weil so abtippen war, mit einem Finger auf der Tastatur die Buchstaben suchen und dann am Schluss lief es nicht, weil ich irgendwo einen Tippfehler drin hatte und ich habe ihn nie gefunden. Von daher, da wäre ich sehr interessiert. Und dann hatte ich irgendwann mal auf so in so einer AG in der Schule so ein bisschen Turbo Pascal gelernt. Ja, und dann wiederum, als ich eine Ausbildung gemacht habe, dann C programmieren gelernt, da würde ich dann auch sagen, das war dann da, wo ich sagen würde, da habe ich eigentlich richtig, richtig programmieren gelernt, nicht bloß so ein Reinschnuppern. Okay, alles klar. So, also dann hier, Poschi, erzähl mal. Ja, und zwar das, was ich ein bisschen faszinierend finde, ist, es gibt so zum Beispiel so ein kleines Gerät oder so einen kleinen Roboter und dazu gibt es so eine Matte, die man auf den Boden legt. Yeah. Und da sind dann so verschiedene Punkte drauf und dann gibt es halt die Aufgabe, dass man den Roboter irgendwo hinfahren muss. Mhm. Und das ist aber quasi alles so weit runter reduziert, dass ein Kind so eine Art Tablet aus Holz, da ist auch Elektronik dran, bekommt und dann kann es, wenn das Kind schon Pfeile versteht, kann es da Pfeile legen und den Roboter drehen lassen und fahren lassen. So. Und das ist halt quasi super simpel und man muss noch nicht mal lesen und schreiben können. Pfeile und drehen muss man irgendwie verstehen. Und dann kann man diesen Roboter programmieren und dann, je nachdem wie das Spielfeld liegt, darf er halt nicht in ein Feld reinfahren, das irgendwie als Loch markiert ist. Dann hat man verloren. So quasi so mega spielerisch und das funktioniert auch erstaunlich gut, wie dieser Roboter dann fährt. Das fand ich irgendwie super faszinierend. Aber spannender wird es eigentlich dann nur noch so ein bisschen später, wenn man dann schon so lesen und schreiben kann. Weil ich weiß, ich habe halt irgendwie geschafft, den Computer piepen zu lassen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt einmal gepiept, dann kann ich jetzt ja 10-mal Piep hinschreiben, dann piept er 10-mal. Und dann wurde mir gezeigt, dass es da so Schleifen gibt und dann kann ich ihn 1000-mal piepen lassen und ich muss nur eine Zahl austauschen. So, das war das, was quasi mich fasziniert hat. Aber 1000-mal piepen jetzt, lassen ist eine DDoS-Attacke dann, oder? Auf die Nerven der Eltern auf jeden Fall. Jetzt muss ich doch ganz neugierig fragen, welche Programmiersprache war das damals? Das war QBasic. So wie jeder angefangen hat. Oder weiß nicht jeder, aber ich hörte viele. Ja. So, und jetzt sind wir halt im Jahr 2023 und das geht doch besser. Das geht jetzt ein bisschen besser. Ja. Und statt dass der Computer piept, kann er jetzt fauchen. Also es gibt so eine Programmierumgebung, die heißt Scratch. Oder das gibt es das Gleiche, nur mit Sendung mit der Maus. Ja, es ist geil. Wirklich, wirklich mit ganz Sendung toll. Mit der Maus? Ja. Ja, sehr fantastisch. Du kannst, wenn du startest, hast du dann einfach die Maus von der Sendung mit der Maus in der Mitte. Und wenn du die dann aktivierst, kann sie mit den Augen klimpern. Also den gehen dann die Augen auf und zu und sie macht so ein Klimpergeräusch dazu. Okay, oder geil. Der Elefant, du kannst den Elefant da reinklicken und der kann dann eben Geräusch machen und ganz genau. Und du kannst die Ente reinmachen und die quakt dann. Also das Ding ist und so, das, ich kann nicht programmieren über HTML hinaus und ich bin jetzt interessiert. So. Also ich komme mir dann vor wie in so Kindergartenkopf, wie Arnold Schwarzenegger dann inmitten von lauter Kleinkindern hockt. So. Jetzt nur weil ich werd das jetzt machen. Ja. Sehr gut, sehr gut. Vor allem, du kannst dann die Maus mit klimpern lassen und dann kannst du die Zehmal klimpern lassen und dann kannst du noch dir einen Ball irgendwie da reinklicken und dann hast du so, sagen wir mal, Kontrollblöcke, damit kannst du dann die Sachen steuern. Also du kannst zum Beispiel sagen, wenn jemand die Rechtstaste drückt oder die Linkstaste drückt, soll sich die Maus entsprechend bewegen. Und dann kannst du sagen, der Ball soll zufällig durch die Gegend fliegen und dann kannst du programmieren, dass wenn die beiden sich berühren, die Maus umfällt. Und dann hast du so 6 Blöcke und irgendwie 2 Symbole da reingezogen und schon hat so ein Kind so ein Computerspiel programmiert. Also wirklich ein Computerspiel. Also ist natürlich im Browser, ne? Ich glaube, auf Steam, wenn man die Charts nicht mit erklimmen. Aber wenn du so ein bisschen lesen und schreiben schon kannst, kann man da als Kind irgendwie so ein Computerspiel entwickeln. Und das ist völlig, völlig faszinierend, finde ich. Ja, vor allem, wenn ich überlege, früher gab es eine ähnliche Prämisse bei einem Software-Produkt, Toy, ich weiß gar nicht, wie man es heute einschätzen würde, das hieß Click and Play, das eben auch sowas erlaubt hatte. Das war aber alles so kompliziert und war auch relativ teuer natürlich für die damaligen Verhältnisse. Und besonders gut funktioniert hat es nicht. Also ich finde es echt gut, was sich da alles bewegt und wie zugänglich die Sachen werden. Und ich weiß auch, dass es solche kleine, ja so Programmierübungen gibt es ja inzwischen mit allen möglichen Brandings. Ich bin natürlich ein riesen Maus-Fan, aber ich weiß auch, dass es das zum Beispiel mit hier Eisprinzessin Elsa und Co. gibt und mit allen möglichen Sachen. Aber ist das dasselbe oder ist das nur das gleiche Prinzip, Philipp? Ich glaube, das fußt alles auf diesem vom MIT gemachten Scratch-Projekt. Ah, okay, geil. Genau. Viel basiert darauf. Also Eisprinzessin Elsa habe ich noch nicht gesehen, aber das ist ein guter Tipp, weil du kannst die Kinder da wirklich an der Stelle abholen, wo sie halt da Interessen haben. Also wenn sie da halt wüsste ich eine 7-Jährige, die sehr interessiert ist. Auf jeden Fall. Und jetzt haben wir quasi dann nur was im Computer, wo man halt mit der Maus klickt, aber es gibt es jetzt auch schon als Hardware. Also es gibt so Calliopes, das sind so kleine Mikrocomputer, die man mit einer sehr ähnlichen Programmieroberfläche auch entwickelt oder programmiert. Und die haben halt dann so Bewegungssensoren drin und so ein paar LEDs und die können auch piepen und einen Helligkeitssensor. Und da kannst du dann mit, weiß ich nicht, 3 Blöcken eine Alarmanlage bauen. Oder du kannst deinem Kind irgendwie zeigen, wie man eine Alarmanlage baut. Also wenn es dunkel ist, dann ist das Ding ruhig, aber wenn das hell wird, dann fängt es an zu piepen. Und dann legt man das halt in eine Brotdose, macht sie zu und wenn jemand die Brotdose öffnet, um das Brot zu klauen, fängt es halt an zu piepen. So, und Ich könnte ihre eigene Alarmanlage für ihre eigene Schokoladentruhe machen lassen. Das wäre ziemlich asozial und gemein. Wobei, ganz ehrlich, das ist etwas, das fällt mir jetzt auch gerade auf, mit etwas, mit was ich liebend gern gespielt habe früher. Wir hatten so einen Elektrobaukasten, wo du so aus so ein, naja, mehr so Bauteile eben sowas wie eine Alarmanlage auch bauen konntest. Also da ist so eine Faszination. Und ich muss auch gestehen, das ist ja eigentlich total cool, dass so diese Welten mehr verschmelzen von, ja, so elektronische Schaltungen und irgendwas am Computer machen. Weil wenn ich überlege, das war etwas, was selbst noch in meiner Ausbildungszeit gefühlt super teuer und sehr aufwendig war, diese Welten miteinander zu verbinden, zu sagen, hier, ich habe so einen Kontakt und ich möchte, dass das irgendwie in den Rechner reingeht. Das war immer ein blödes Geschiss und das ist heute wirklich so einfach wie möglich, auch im professionellen Umfeld, und das finde ich alles nur gut. Also da habe ich echt kein Retro, alles war früher besser. Nee, das war richtig, richtig gut. Oder finde ich richtig, richtig gut, wie zugänglich das heute ist. Geil. Und vor allem die Kinder checken das dann auch voll. Und mit dem Calliope kann man zum Beispiel auch machen, dass man Schütteln erkennt und dann soll eine Zahl gewürfelt werden. Und ich habe das mal so einem Kind gezeigt, was man da so machen kann. Und dann hat sich das Kind überlegt, ja, aber meine Alarmanlage, wenn ich die Brotdose aufmachen will, dann soll es ja nicht piepen. Und dann hat sich das Kind überlegt, man könnte ja machen, wenn man die Brotdose vorher schüttelt, dass es dann die Alarmanlage nicht losgeht. Oh. So. Und da ist das Kind einfach drauf gekommen und hat das dann gemacht. So, und ich musste dann gar nicht mehr viel dazu beitragen. Kinder können was in die Hand nehmen und anfassen und was damit tun und haben selber da irgendwie total die krassen Ideen, wie sie da Sachen zueinander verschmelzen. Und das Konzept von dem ganzen Dojo ist dann, dass die Kinder den Tag über, so lange wie sie Lust haben, irgendetwas bauen. Und dann, wenn sie keine Lust mehr haben, können sie was anderes machen und bauen was anderes. Und am Ende des Tages zeigen sich dann alle Kinder gegenseitig, was sie gemacht haben. Und dann sieht man halt, wie die Kinder mit den gleichen Materialien völlig unterschiedliche Dinge getan haben oder wie sie sich den ganzen Tag über dann selber geholfen haben gegenseitig. Also wenn die das halt gecheckt haben und irgendwie Dinge zum dritten Mal machen, also zum dritten Mal bei so einem Dojo zum Beispiel dabei sind, zeigen die sich das gegenseitig und können sich dann helfen. Und das ist dann auch irgendwie super cool, wenn sie halt drin sind und dann einfach eine coole Sache machen. Und du bietest diese Dojos an und wenn sich die Hörerinnen und Hörer für ihre Kinder sofort entscheiden, bekommen sie es zum Vorzugspreis von 998 Euro. Es gibt in Nürnberg einen Verein, eine Coda Dojo Nürnberg, und der bietet das kostenlos an und ich bin da einer der Mentoren. So, also ich gehe da hin und unterstütze. Das ist kostenlos. Das ist aber auch keine In-Game-Purchases. Keine Schlumpfbären, die man kann man Skins für dich kaufen. Man kann sich eigene Mauselemente malen, wenn man möchte. Oh, geil. Ab wie viel Jahren würdest du das empfehlen? Ja, also ich glaube, offiziell ist es ab 6. Ja. Yeah. Es hilft aber schon, wenn die Kinder lesen und schreiben können. Ja. Yeah. Das macht, also du hast dann schon irgendwie, du möchtest eine Schleife machen, das soll jetzt 10 oder 100 Mal, dann ist schon ganz gut, wenn man eine Vorstellung hat davon, was das bedeutet und wie diese Zeichen da aussehen und dass man so eine Tastatur bedienen kann. Aber da geht auf jeden Fall einiges. Lass dann gerne mal einen Link da, das schaue ich mir mal an, ob die besagte ja, 7-Jährige das für die nicht was wäre. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Was auch witzig ist, wenn die Kinder dann irgendwie dann den, also man hilft ihnen am Anfang und dann machen sie viel selber. Und wenn man dann kleine Kinder lässt man als Erwachsene nicht, oder als Elternteil dann nicht irgendwie den ganzen Tag völlig allein. Deswegen sind auch häufig Eltern da, die dann sich aber auch irgendwie an der Seite stehen, wenn das Kind halt, also beiseite stehen, das Kind machen lassen oder das Kind halt unterstützen. Aber wenn die Kinder dann irgendwie so selbstständig werden, dann wird den Eltern so ein bisschen langweilig und die Mentoren haben vielleicht auch gerade nicht so viel zu tun. Und dann kommen manchmal so Eltern und sagen, ist ja Wahnsinn, was mein Kind da macht, ich könnte das nie. Und das ist dann immer so meine Challenge, dass ich dann so Eltern, die sagen, ich könnte das ja nie, auch so ein Calliope in die Hand drücke und dann einfach auch mal so eine Alarmanlage bauen lasse. Und dann stellen die irgendwann nach einer halben Stunde fest, dass sie es wohl doch offensichtlich können und dass es gar nicht so schwierig ist. Und dann haben die da irgendwie so ein so eine neue gemeinsame Basis, die Eltern und die Kinder. Oh. So, weil sie dann halt nicht mehr, oh, ich verstehe nicht, was mein Kind da tut und ich möchte es fördern, sondern, oh cool, ich verstehe, was mein Kind da macht und ich finde es auch cool. Ich liebe es. Sehr cool. Großartig. Ist gekauft, Porsche, ist gekauft. Sehr schön, das freut mich. Ja, freut mich. Und was mich halt fasziniert, ist, dass das, also vieles fasziniert mich daran. Und was mich fasziniert, ist, dass das halt in meiner Kindheit noch nicht so war und was da quasi im Laufe der Zeit alles passiert ist und wie einfach das mittlerweile ist. Super. Also eigentlich dann fast der Appell, würde ich sagen, für alle, die sagen, sie haben Kids in dem Alter, sich mal zu informieren. Es gibt ja diese Organisation nicht bloß in Nürnberg, also oder besser, ja. Es gibt überall solche Organisationen, die eben solche Dojos explizit für Kids anbieten. Nur ein bisschen aufpassen, genau. Es gibt auch Dojos für Erwachsene, die sind in der Regel auch eher mit Fokus für Leute, die wirklich Software entwickeln. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir doch einen schönen Appell nach draußen gebracht. Und vielleicht noch den einen oder anderen mitgenommen. Dominik, hau raus. Ich habe noch einen schönen, ich habe es vorhin im Vorgespräch angekündigt, ich habe noch einen Fun-Fact zum Thema IT im weitesten Sinne. Ich habe heute bemerkt, dass ich ich bin 4 Tage älter oder jünger als MS-DOS. Na. So, kam ich mir heute mal wieder sehr alt vor. Du bist aber auf jeden Fall erfrischender, mit dir zu kommunizieren, als mit so einem alten MS-DOS. Ich bin ja wirklich auch extrem bescheiden, aber ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich visuell auch ansprechender bin als MS-DOS. Boah. Aber DOS ist mein Ding. was für ein schönes Schlusswort. Besser wird's nicht. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Philipp im Schnitt hier. Ich habe das Buch gefunden. Es heißt Das große Q-Basic-Buch aus dem Data Backup Verlag. Danke an alle, die trotzdem rumgeschaut haben.